so schwarz und du so blond. Zwischen uns gab's nicht nur Frieden, manchmal hab ich dich gemieden, denn du hast mich nicht stets verschont. Doch was auch ist, großer Bruder, ich bin immer für dich da. Läuft doch alles aus dem Ruder, großer Bruder, bin ich immer für dich da, oh ja. Ich bin weit weggezogen, so oft sehen wir uns nicht mehr. Manchmal hast du mich belogen, manchmal hast du mich betrogen, und doch vertraue ich dir sehr. Und was auch ist, großer Bruder, ich bin immer für dich da. Läuft doch alles aus dem Ruder, großer Bruder.